Okay, let's go. We'll be right back.

Sie herkommen und alles Mögliche machen. Dann machen Sie es und sind trotzdem noch nicht gut genug. Können Sie das in Ordnung? Vielleicht tun Sie nur Ihren Job. Aber warum wollen Sie verhindern, dass ich meinen tue? Zufrieden, 40 und dann packst du aus. Und dann aus. Das ist das Längste, was ich jemals mache, Frau. 13 Tage im Stück. Ich war hier 13 Tage unterwegs. Das ist das Längste, was ich jemals mache, Frau. 13 Tage im Stück. lass mal scheppern. Ey, Pause, Junge. Lass mal scheppern. klingt wie eine einfache Wahl. Lebe dein Leben oder lebe für die Droge. Gesicht nicht mehr spüren. Kristall, das teuflische Kristall, das das Gehirn zerstört. entgegen, wenn ich eine Nase durchziehe. Thank you.